Ich habe Sie rufen lassen, Mr. Perseverant. Perseverant ist mein Name, Sir. Anton Perseverant. Also, Anton, ich habe Sie rufen lassen. Perseverant, Mr. Mitchell. Verzeihung, Sir, ich weiß, Sie haben mich rufen lassen. Norma kam zu mir rüber und sagte, Anton Perseverant, jetzt geht's dir an den Kragen. Daddy Mitchell hat dich rufen lassen. Du sollst schleunigst in sein Büro kommen. Er will endgültig mit dir abrechnen. So, so, sind Sie also schon informiert. Das erleichtert mir meine Aufgabe. Bevor ich weiterspreche, möchte ich, dass Sie ganz ruhig sitzen bleiben. Legen Sie die Hände auf die Lehnen des Sessels, in dem Sie sitzen. Erregen Sie sich nicht, bewegen Sie sich nicht. So etwa. Sehr schön, ja. Ich bin keine Puppe, Mr. Mitchell. Ich bekomme einen steifen Hals. Also kurz und bündig, Mr. Perceval, Sie sind mit sofortiger Wirkung entlassen. Das geht nicht. Nein, das können Sie nicht machen. Ich habe mir monatelang die Füße wundgelaufen nach dem Job. Ich habe es bei Ihnen zu was gebracht. Sie können mich nicht so einfach auf die Straße setzen. Mr. Persaldo, seit Ihrem unglückseligen Auftauchen in dieser Firma ist kaum ein Tag vergangen, an dem Sie uns nicht viel Geld gekostet haben. Das ist nur normal. Ich arbeite nicht umsonst. Niemand arbeitet umsonst. Wenn es nur darum ginge. Wir hätten Ihnen mit Freude einen Bonus gezahlt für jede Maschine, die von Ihren Fingern verschont geblieben wäre. Vor Beginn Ihrer steilen Karriere in dieser Firma, Mr. Perseval, da hatten wir acht vollautomatische Taktstraßen. Als wir Sie als Bandleiter ablösten, waren es nur noch zwei, die anderen waren Schrott. Sie haben... Unterbrechen Sie mich nicht. Nach Übernahme in die Datenverarbeitung, in der Sie nur aufpassen sollten, häuften sich die Fehlbuchungen. Sollen mich nicht unterbrechen. Falsche Materiallisten führten zu fehlerhaften Kalkulationen. Unvollständige Monatsabrechnungen, verschmierte Verträge, verschwundene Auftragseingänge, das alles geht allein auf Ihr Konto. Überall haben Sie herumgespielt und Ihrem Eifer keine Grenzen gesetzt, Mr. Persiflage. Perseverell, Anton Perseverell. Die wichtigsten Unterlagen haben Sie durch den Reißwolf gedreht, Mr. Perwoll. Perseverell, Anton Perseverell. Bevor Sie diese Firma restlos ruinieren, sehe ich mich zur Selbstverteidigung gezwungen, Mr. Zerknall. Perseverell heiße ich, auch wenn Sie es nicht über sich bringen. Achtung, Zoom. Kein Ausgang in die City. Bereitschaftspolizei hat Schießerlaubnis. Bevölkerungsdichte in der City 78 Megawatt über normal. Panikgrenze überschritten. Was hat Daddy Mitchell von dir gewollt, Anton? Ich sah dich aus seinem Büro kommen. Er hat mich entlassen. Was? Einfach so? Ohne Anhörungsverfahren, Hypnosuggestion und Selbstwertprüfung? Das ist ungesetzlich. Nicht in meinem Fall, liebe Engel. Ich bin ein Unfall, weißt du. Ach, mach dich doch nicht krank. Jeder von uns hat mal eine kritische Phase. Bei mir ist es anders. Angeborenes Talent, weißt du. Vielleicht bist du einfach nicht vorsichtig genug im Dschungel des Alltags. In einer überfüllten Welt voll des Konkurrenzkampfes braucht man mehr als Vorsicht, liebe Engel. Man braucht Glück. Das braucht jeder. Glück und Verstand. Aber mir haben die Ärzte Unbrauchbarkeit attestiert. Ewiges Pech. In meiner Schulzeit hatte ich sämtliche Kinderkrankheiten, einschließlich Protomasern, algerischen Mumps, Ausschlag, Grünfieber, Orangefieber, Venusinfluenza, Wachkrankheit und Kicherfieber. Daraufhin hat man mich in eine Klasse mit 10.000 Schülern zurückversetzt. Ich hatte fast den Verstand verloren. Aber das Universitätsexamen hast du doch geschafft. Frag mich wie. Ein Wunder, dass ich überhaupt noch lebe. Beim Abschlussrennen um den Geschicklichkeitspokal bin ich mitten auf der Straße über meine eigenen Füße gestolpert. Ich brach mir beide Beine, den rechten Arm und den linken Handwurzelknochen, als ich mich auf den gesunden Arm stützen wollte. Ich habe einfach kein Glück. Sei mir nicht böse. Ich muss los, Anton. Sonst komme ich von morgen früh nicht nach Hause. Und Hals- und Beinbruch, falls wir uns nicht wiedersehen. Danke, Sylvie. Bis nach Hause werde ich es schon schaffen. Was ist passiert? Wir sind mit einem Drehtür geworden. Da scheint sie die Rippen gebrochen zu haben. Wir brauchen einen Arzt. Schnell. Nee, ist nichts. Wer ist das denn? Kontrolleur aus der Rationalisierung verteilen. Percival. Anton Percival. Oh mein Gott. Bin ich endlich im Himmel? Nein, es wurde täglich geschlossen. Ein Express-Telegramm, Sir. Für mich? Das muss ein Irrtum sein. Anton Perceval? Ja, das bin ich. Unterschreiben Sie hier bitte, Sir. Darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass es bei Ihnen nach Gas riecht? Vielleicht ist eine Leitung undicht. Wie? Ja, vielen Dank. Ich will mich umbringen. Ich würde die Kerze löschen, Sir. Sonst gefährden Sie womöglich noch andere. Sehr aufmerksam von Ihnen. Dankeschön, ja, Dankeschön. Ich danke Ihnen, Sir. Wofür? Weil Sie mir mein Telegramm abgenommen haben. Die meisten geben mir die Telegramme ungeöffnet wieder mit. Ja. Gleichgültigkeit. Jeder trachtet sich nach dem Leben. Eine schreckliche Zeit. Naja, ich muss jetzt gehen. Vielleicht überlegen Sie es noch einmal. Das mit dem Gas meine ich. Leben Sie wohl, mein Freund. Mr. Anton Perceval, Wohnungsprojekt 1993, Bezirk 43.825, Manhattan, 212, New York. Lieber Mr. Perceval, vor 3 Jahren haben Sie sich bei uns um irgendeine Stelle außerhalb der Erde beworben. Bedauerlicherweise mussten Sie damals abschlägig bescheiden. Ihre Unterlagen blieben jedoch in unserer Kartei. Sie sind vor kurzem auf den neuesten Stand gebracht. Es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, dass eine Stellung für Sie vorhanden ist, die ich Ihrem Sondertalent und Qualifikation für angemessen halte. Ich glaube, dass der Posten Ihren Ansprüchen gerecht wird, zumal ein Jahresgehalt von $20,000 nebst Zusatzprämien damit verbunden ist und unübertroffene Aufstiegsmöglichkeiten bestehen. Hätten Sie die Freundlichkeit, mich aufzusuchen, damit wir alles näher besprechen können. Bezüglich Hochachtung, William Haskell, stellvertretender Personaldirektor. Nehmen Sie Platz, Mr. Perceval. Es freut mich sehr, dass Sie gekommen sind. Wissen Sie ganz genau, dass Sie den richtigen Mann verständigt haben? Wollen wir sehen. Anton Perceval, 34 Jahre alt, Eltern Gregory James Perceval und Anita, geborene Swans aus Lake Town, New Jersey. Stimmt das? Allerdings. Und Sie haben eine Stellung für mich? Gewiss. Mit 20.000 plus Prämien pro Jahr. Völlig richtig. Können Sie mir sagen, worum es sich dabei handelt? Ja, deswegen unterhalten wir uns, ja. Die Position, für die ich Sie vorgesehen habe, Mr. Perceval, ist in unserer Broschüre als Extraterrestralforscher aufgeführt. Wie bitte? Extraterrestral- oder Fremdplanetenforscher. Das sind jene Männer, die auf fremden Planeten die ersten Kontakte herstellen. Die ersten Siedler, von denen uns die wichtigsten Angaben geliefert werden. Machen Sie Witze? Wieso? Ich als Raumforscher und Planetenfahrer. Halten Sie mich doch nicht für blöd. Ich lese die Zeitung. Ich weiß, wie diese Männer aussehen. So. Das sind die tüchtigsten Leute, die man auf der Erde finden kann. Klügsten Gehirne in den ausdauerndsten Körpern. Männer mit unglaublicher Reaktionsfähigkeit. Naja, das mag in der Frühzeit der Planetenerforschung richtig gewesen sein, aber dieser Typ ist längst überholt. Haben Ihre Supermänner etwa versagt? Natürlich nicht. Warum werden Sie dann nicht mehr eingesetzt? Weil sich unsere Probleme hier auf der Erde heute anders stellen. Früher, ja. Da war die Erschließung des Weltraums noch ein Abenteuer, aber damit ist es vorbei. Die Bevölkerungsexplosion hat alle kühnen und schönen Träume zunichte gemacht. In den Großstädten wurde bereits der Panikpunkt erreicht. Es kam zu den berüchtigten Wochenendaufständen. Das weiß ich alles selbst. Aber ich verstehe immer noch... Wir brauchten Land. Planeten, auf die wir Millionen Menschen bringen konnten. Aber ich verstehe immer noch nicht, warum Sie dabei auf die Supermänner verzichtet haben. Ergibt sich das nicht von selbst? Wir mussten herausfinden, wo sich normale Menschen niederlassen und überleben konnten. Unser Optimalforschertyp konnte normale Überlebensbedingungen überhaupt nicht beurteilen. Es gibt zum Beispiel trostlose Öde, von Regen gepeitschte kleine Planeten, die den durchschnittlichen Siedler zum Wahnsinn deprimieren. Der Optimalforscher ist aber seelisch zu stabil, als dass ihn klimatische Monotonie aus dem Gleichgewicht bringen könnte. Bakterien, die Tausende dahinraufen, machen ihn höchstens eine Weile bettlägerig. Langsam begreife ich. Gewöhnliche Forscher für gewöhnliche Menschen. Ja. Trotzdem... Ich weiß nicht, wie gut Sie über meine Vergangenheit informiert sind. Oh, recht gut. Wird Ihnen aufgefallen sein, dass ich eine gewisse Neigung zu... Naja, dass mir sehr viele Unfälle zustoßen. Um ganz offen zu sein, es fällt mir ungeheuer schwer, hier auf der Erde am Leben zu bleiben. Ich weiß, ich weiß. Wie würde ich mich da erst auf einem fremden Planeten anstellen? Nun, das ist bereits ein Teil Ihrer zukünftigen Aufgaben. Sie sagten gewöhnliche Forscher für gewöhnliche Leute. So einfach ist das nicht. Eine Kolonie besteht aus tausend, oft aus Millionen von Menschen, die in ihrer Überlebensfähigkeit erhebliche Unterschiede aufweisen. Die Menschlichkeit und die Gesetze gebieten es, dass alle wenigstens eine Chance haben müssen, wenn sie sich anstrengen. Sie wollen mich also nehmen, weil auf Planeten, wo ich leben kann, jeder durchkommt? So kann man unsere Überlegungen etwa zusammenfassen, ja. Aber das ist ja Selbstmord. Gewisse Risiken liegen in der Natur des Experiments. Ich darf Ihnen nicht einmal sagen, worin sie bestehen. Ich erkläre Ihnen nur, dass es sie gibt. Keine allzu rosigen Aussichten. Ja, das mag sein, aber denken Sie an den Lohn, der Sie erwartet, wenn Sie es schaffen. Sagen Sie mir eins. Ihr Telegramm traf heute in einem ganz entscheidenden Augenblick ein. Es kam mir beinahe vor... Ja, das war geplant. Die Leute, die wir brauchen, sind am ansprechbarsten, wenn sie einen ganz bestimmten seelischen Zustand erreicht haben. Es hätte peinlich werden können, wenn sie sich um eine Stunde verspätet hätten. Oder fruchtlos, wenn wir einen Tag zu früh damit herausgerückt wären. Darf ich Sie zum Essen einladen? Die amerikanische Flagge ist die schönste. Sie ist das Symbol menschlichen Unternehmungsgeistes, Scotty. Ich, Anton Perceval, Bürger und Gesandter von Terra und Amerika, gründe hiermit die Kolonie Vega auf dem Planeten Theta. Den Menschen zum Wohlgefallen und Gott schütze mich. Dein Name werde Geschichte, Anton. Dein Wille geschehe wie auf Erden. Hol mir was zum Anziehen. Verdammt zugig hier oben. Ich möchte wissen, warum Haskell ausgerechnet einen Berggipfel als Landeplatz ausgesucht hat. War aber eine schöne Rede trotzdem. Hoffentlich werden dir viele folgen. Eine Kolonie zu gründen ist eine verantwortungsvolle Sache. Und bring den Obstler mit. Ich muss mich stärken. Das tut gut. Wir sollten Haskell mal die Meinung sagen. Ein Plateau. Was für eine Idee, einen in 2000 Meter Höhe abzusetzen. Yippie! Wir steigen ab, Scotty! Yippie-ay-ay! Yippie-ay-yo! Von den blauen Bergen kommen wir! Scotty, ich muss dir was sehr Ernstes sagen. Du darfst mich aber nicht betrunken halten oder sowas. Wirklich. Das ist die Wahrheit. Ich liebe dich. Naja. Auch wenn du eine Maschine bist. Denn ab heute bist du mein bester Freund. Werde ich immer lieben, wie mich selbst. Der Mensch frisst, bis er platzt. Der Mensch seufzt, bis er heult. Hast du denn den Quatsch her? Na wirklich, ich meine, was ich sage. Ich sage, was ich meine. Ich werde keinen Freund dulden neben dir. Wir sollten jetzt absteigen, Anton. Siehst du den blauen Planeten am Horizont, Scotty? Das ist sie. Gute alte Mutter Erde. Unser guter alter Heimatplanet. Kannst du dir vorstellen, wie Australien ausgesehen hat, bevor es entdeckt wurde? Ich auch nicht. Ich bin Herrscher dieses Planeten, der erste Mensch und vielleicht auch der letzte. Ich verlade die Ausrüstung auf den Gleiter, damit wir vor Einbruch der Dunkelheit unsere Zelte im Tal aufschlagen können. Scotty... Kein Weg. Ich möchte nach Hause zu Mama. Ich bleib noch. Unberührte Täler, grüne Wälder und schaurig tiefe Seen. Die erste Nacht auf einem fremden Planeten. Das erste Mal in meinem Leben allein. Und nunmehr selbstverantwortlich. Ein schönes Gefühl. Oh, Mammy, Mammy. Oh, Mammy, Mammy Blue. Oh, Mammy Blue. Scotty! Scotty! Lass mich nicht allein! Ich komm mit dir, Scotty! So wartet doch! Vega ruft Basiskontrolle. Vega ruft Basiskontrolle. Bitte kommen. Basiskontrolle Terra für Vega. Basiskontrolle Terra für Vega. Was ist los, Mr. Fitzgerald? Wir sind da. Hoffentlich hatten Sie eine gute Reise. Ich glaube, ich mache Fortschritte. Bisher gab es keine ernsthaften Verletzungen, abgesehen von einem verstauchten Knöchel, den ich mir bei der Landung zugezogen habe. Nichts Besonderes also. Freut mich, dass Sie das Ziel abgefällt. Wie bitte? Sie leben, also geht es Ihnen prächtig. Ja. Wir haben das erste Zelt aufgestellt und einen Teil der Ausrüstung überprüft. Soweit alles in Ordnung. Ich hoffe, das ist alles voll. Ich verstehe nicht. Ich fragte, ob die Ladung vollständig ist. Ich glaube schon. Wie ist die Sonne da oben? Heiß. Wie ein Sommer in New York. Überhaupt mörderisches Klima. Auf dem Hochplateau lag die Temperatur unter dem Gefrierpunkt. Im Tal haben wir plus 40 Grad Celsius und hohe Luftfeuchtigkeit. Ideal für den Reisanbau. Wie steht das Wasser? Wie bitte? Ich wollte wissen, ob Sie genug Wasser haben da oben. Alles wie auf der Erde. Grüne Wälder, weite Felder, viel Wasser. Filtrieren Sie es vorsichtshalber. Kratzen wir uns schon am ersten Tag ab, das haben wir nicht so gern. Apropos Wasser, wir haben bisher keine Spur von tierischem oder sonst wie intelligentem Leben entdeckt. Gar nichts? Absolut nichts. Ich werde aber, glaube ich, doch den Radarwarner in Gang setzen, bevor ich schlafen gehe. Man kann ja nie wissen. Ja, tun Sie das und gute Reise. Wie bitte? Schlafen Sie gut, Ende. Roger, Ende. Scotty! Scotty, schnell! Bring den Feldstecker und zwei Strahler mit. Los, beeil dich! Und schalte diesen widerlichen Radaralarm aus. Allmächtiger. Leicht was. Nimm den Strahler, Scott. Schieß nicht, bevor ich dir den Befehl nicht gebe. Jetzt Feuer. Feuer! Schieß doch, du schießt! Ich denke, die gehen 75 Stunden, ohne aufzuhören. Nur solange sie gehen. Gib mir Deckung, ich hol die Ersatzstrahler. Scotty, schieß doch, verfluch doch mal. Die hacken dir die Augenzellen aus. Ich kann nicht, mein Strahler ist kaputt. Was ist denn los mit diesen Dingern los? Da ist doch Garantie drauf. Drei von vier Ausschuss. Erste sind wir gerettet. Scotty, wir haben es überlebt. Wie bitte? Ich habe es Ihnen vor Monaten erklärt. Wir testen die minimalen Überlebensbedingungen. Heißt das, Sie haben mich absichtlich mit defekten Waffen in diesen Kampf geschickt? Selbstverständlich. Zu unserer Kontrolle haben wir Sie mit dem Minimum an Ausstattung fürs Überleben versehen. Auf diese Weise vermögen wir vorauszusagen, wie die Kolonisten sich auf Theta durchsetzen werden. Aber das ist unfair. Als Forscher braucht man die beste Ausrüstung, die es überhaupt gibt. Nein. Wie bitte? Ich sagte nein. Wir prüfen die minimalsten Möglichkeiten. Ich habe Sie nicht im Unklaren gelassen, dass es Risiken gibt. Das stimmt, aber... Schon gut. Haben Sie vielleicht noch ein paar so hübsche Neuigkeiten für mich? Nein, eigentlich nicht. Sowohl Sie als auch Ihre Ausrüstung sind von minimaler Überlebensqualität. Damit ungefähr alles gesagt. Ende. Roger, Ende. In the middle of the night, in the middle of the ocean, you and I beneath the moonlight, just the monkeys and the palm trees, in the middle of the night. Was ist los? Eskel ist ein Schwein! Nicht gelogen! Hast du etwas anderes erwartet? Aber das ist unmenschlich. Der größte Teil des Proviants ist nicht mehr genießbar. Sieh dir das an, Trockennahrung. Verklumpt und verschimmelt. Kökelfleisch verfault und da die Astrokylkost ist aufgetaut. Kann man denn die Trockennahrung nicht noch einmal aufbereiten? Womit denn? Mit dem Mörser? Nee, ist alles verdorben. Glückliche Reste an Essbaren reicht noch für knapp 30 Tage. Dann musst du andere Wege der Nahrungsmittelgewinnung finden. Jetzt wird gehandelt. Wir werden diesem Heskel zeigen, dass wir auch ohne seine frommen Sprüche auskommen können. Als erstes müssen wir das natürliche Reservoir dieses Planeten erschließen. Daran hängt jetzt unser Leben. Ich habe gesehen, dass auf den Feldern Korn wächst. Vielleicht lässt sich daraus Brot backen. Ja, und im Wald gibt's Beeren und Früchte. Und sowas Ähnliches wie Gemüse. Was passiert, wenn das Zeug giftig ist? Geh, wir haben genug Gegengifte in meiner Medizinkiste. Das hat Zeit. Unser nächstes Ziel ist, schleunigst raus aus der Ebene. Hier gibt's keine Deckung vor diesen Geiern. Wir ziehen um in den Wald. Ich wollte schon immer mal im Dickicht hausen wie ein vergessener Krieger. Und die Zelte, was geschieht mit den Zelten? Mitnehmen. Obwohl, auf die Dauer schützen die uns nicht vor den Vögeln. Wir bauen ein paar Holzhütten. Das gibt Sicherheit. Bis die fertig sind? Knüpfen wir Netze zwischen die Baumkronen. Das wird ihnen die Angriffslust nehmen. Wir bauen eine richtige Festung. Wie Robinson Crusoe. She's so pretty. I wonder why. She smiles as she passes by. Could it be? Juckt's noch? Nicht mehr so stark. Und sonst? Geht's mir wesentlich besser. Keine Darmkoliken, Fieber ist runter. Noch mächtige Fortschritte, Amigo. Was? Hey, Vorsicht, das sind Reagenzien, die brauche ich noch. Das muss an den Früchten liegen. Wo ist an welcher? Vielleicht die Bananas, Muchacho. Hast du je gehört, dass einer am ganzen Körper Ausschlag bekommt von Bananen? Sind ja auch keine gewöhnlichen. Sind Theta-Bananas, keine Chiquitas. Wir werden es rausfinden. Es wird nicht einfach sein. Doch. Ich habe nämlich unsere Bestände durchgeforstet und eine Testung für eine Antigenanalyse vorbereitet. Du musst mir dabei helfen, gib mir mal die Reagenzgläser rüber und ein paar Injektionsnadeln. Nein, die da, die Tuberkulinnadeln. Vorsicht, die Reagenzgläser! Bist du wahnsinnig? Tut mir leid. Was ist denn in dich gefahren? Bist du verrückt oder was? Das waren unersetzliche Chemikalien. Bin gestolpert, es tut mir leid. Tut mir leid, es interessiert mich nicht. Ich bedauere den Unfall sehr, das kannst du mir glauben. Nochmal alles von vorn. Weißt du, was das heißt? Wochen kann das dauern, bis ich das schuldige Gewächs finde. Und du Tölpel. Sag mal, das ist doch nicht normal, dass ihr hinfallt. Euer Hersteller garantiert für Zuverlässigkeit. Dazu gehört auch die Balance-Elektronik. Wir sind so sicher, wie es die Umstände erlauben. Wie bitte? Ein kleiner Unfall untergräbt nicht gleich unsere Moral. Irgendwas ist faul. Na schön, lassen wir das. Werde mich bei Gelegenheit an Heskel wenden. Wenn ich die nächsten Wochen deinetwegen im Bett liegen muss, um meine Allergien auszukurieren, kannst du dich jedenfalls nützlich machen. Die Felder müssen zur Aussaat vorbereitet werden. In the middle of an island, in the middle of the ocean. Schau mal, was ich mitgebracht habe. Ein Haufen Steine. Aber was für Steine? Schau her. Ich glaube, wir are on the lucky road to success. Das sind Zahlen drauf. Zeichen, Signale, Runen, Inschriften, Botschaften. Meinetwegen auch Zahlen. Jedenfalls sind die Steine bearbeitet. Du meinst? Leben, jawohl, Scotty. Ich habe Zeichen von Leben gefunden. Man könnte direkt religiös werden. Ist das nicht herrlich? Menschliches Leben auf Theta. Wir sind nicht mehr allein. Da würde ich etwas vorsichtiger sein. Es kann sich um ausgestorbene Lebewesen handeln. Wo hast du die Steine gefunden? Ah, ich war auf der Suche nach einer neuen Wasserstelle, etwas außerhalb des Waldes in einer Senke. Sie waren halb vergraben. Das absolute Alter der Steine könnten wir mit verschiedenen Methoden bestimmen. Wüssten wir dann auch, wann diese Wesen gelebt haben? Nein, dazu bräuchten wir vergleichende Untersuchungen der dazugehörigen Fauna und Flora. Das ist mir zu kompliziert. Außerdem fehlen uns die wissenschaftlichen Geräte. Aber auf jeden Fall gab es Leben auf diesem Planeten. Ja. Intelligentes Leben. Ja, von beträchtlicher Intelligenz. Diese Wesen hatten eine bildliche Vorstellung von ihrer Umgebung und konnten diese kunstvoll wiedergeben. Ich würde sagen, Wesen mit großem Gehirn und handähnlichen Gliedmaßen, die Werkzeuge benutzen können. Sie könnten aber doch immer noch auf dem Planeten leben. Die Hoffnung besteht zumindest. Wir müssten sie also suchen. Aber der Planet ist groß, halb so groß wie Terra. Wir müssten Expeditionen ausrüsten, Monate unterwegs sein. Was geht nicht? Wir haben schon Frühsommer. Müssen uns um unsere Felder kümmern, Unkraut jäten, Gemüse züchten, Früchte kultivieren. Wir haben einfach keine Zeit, den ganzen Planeten umzukrempeln. Dann kann dir nur der Zufall helfen. Los, los, schneller, schneller! Das Feuer hat auch das letzte Feld erfasst! Wir sollten die Wasserpumpe anschließen. Ach Quatsch, nicht beeil dich, hol die nächsten Eimer. Tempo, Tempo! Zwecklos, hör auf, es hat keinen Sinn mehr. Mit den Schläuchen könnten wir es schaffen. Das kann nicht sein. Das kann doch einfach nicht sein. Ich stehe hier und muss zusehen, wie die Ernte abbrennt. Ein Jahr Arbeit. Umsonst. Mit den Schläuchen könnten wir das letzte Feld retten. Retten, retten. Was ist denn da noch zu retten? Hör mir auf mit den Schläuchen. Du weißt so gut wie ich, dass die nicht von der Wasserstelle bis hierher reichen. Man könnte es versuchen. Hier könnte ich einen Hals umdrehen. Als ich hier ankam, war mindestens eine halbe Stunde seit Beginn des Brandes vergangen. Du hast genau gewusst, dass ich keine Chance mehr habe, auch nur einen Heim zu retten. Ich kann nichts dafür, wirklich. Es war ein saublöder Unfall. Und wie ist das passiert, hä? Ich habe ein Feuer gemacht. Feuer gemacht? Ich wollte das Essen vorbereiten. Wer hat dir das gesagt, hä? Wer? Konntest du nicht damit rechnen, dass ein einziger Funke ausreicht? Ehrlich, Anton, ich wollte nur die Arbeit beschleunigen helfen. Auf Terra ist es allgemein üblich, auf dem Felde zu essen. Das stinkt. Das stinkt mächtig. Ein Unfall. Irgendwas ist faul. Selbst wenn, es ist ja nicht dein erster. Ich verstehe deinen Ärger gut, Anton, aber glaube mir, seit ich wieder gesund bin, klappt hier überhaupt nichts mehr. Aber gar nichts. Wo ich dich einsetze, geht was kaputt. Gleichgültig, ob du eine Tür öffnest, dass sie aus den Scharnieren fliegt oder einen Beil so anfasst, dass es zerbricht. Dafür gibt es vernünftige Erklärungen. Das Holz der Beiler war morsch und die Scharniere waren... Ausreden. Du erschwerst mir das Überleben auf diesem Planeten und du weißt das. Das Jahr ist bald um. Wir hatten noch Früchte und Gemüse. Dir traue ich nicht mehr. Du verfällst von Tag zu Tag mehr. Kann ich nur noch zum Holzhacken gebrauchen. Da kannst du deine Aggressionen abreagieren. Jetzt ist es aber genug. Das war ein direkter Angriff auf mein Leben, mich mit kochendem Reis zu bewerfen. Nein, Scotty, so nicht. Ein Roboter, der seinem Herrn nach dem Leben trachtet. Scotty, ich befehle dir, dich abzustellen. Stell dich ab. Ruhe, verdammt noch mal. Halt an, sag ich dir. Lass den Topf stehen. Na gut, wenn du nicht freiwillig bist, dann machen wir es eben mit den Schaufelschlüsseln. Bleib stehen. Bleib stehen, du! Zum letzten Mal. Steh endlich still. Okay. Jetzt oder nie. Ich werde dich zum Stillstand bringen. Ah! Er hat mich niedergeschlagen. Richtig gehen zusammengehauen. Viel hätte nicht gefehlt und ich hätte... Sie hätten nicht versuchen sollen, ihn abzuschalten. Er lässt sich gar nicht abstellen. Probieren Sie es um Ihre eigene Sicherheit willen nicht nochmal. Wozu soll das gut sein? Weil der Roboter als Wertkontrolle für die gedacht inzwischen bemerkt haben dürften. Wie bitte? Muss ich wieder von vorne anfangen? Sie sind als minimal tüchtiger Forscher angestellt worden. Minimal. Das weiß ich, aber... Mal auf. Entsinnen Sie sich an Ihr Leben auf der Erde. Ich glaube, das werde ich nie vergessen. Man ständig von Unfällen, Krankheiten und allgemeinem Pech verfolgt. Das brauchten wir auch auf Theta. Aber Sie haben sich verändert, Mr. Perseverance. Ich habe mich jedenfalls bemüht. Natürlich, wir rechneten auch damit. Die meisten unserer Minimalforscher ändern sich. Aber das wollen wir ja nicht testen. Also müssen wir irgendein Gegengewicht für solche Veränderungen schaffen. Heißt das, Sie haben mir absichtlich diesen Demolierautomaten mitgegeben, damit er mich zu Kleinholz macht? Solange Sie sich in einem Bereich allgemeiner Untüchtigkeit bewegen, funktioniert der Roboter normal. Aber wenn Sie Fortschritte machen, geschickter werden, weniger Unfälle erleiden, lässt die Tüchtigkeit des Roboters nach. Er zerbricht jene Gegenstände, die Sie eigentlich kaputt machen müssen. Er trifft jene falschen Entscheidungen, die Sie eigentlich fällen müssen. Das ist nicht fair. Mr. Perceval, Sie scheinen unter dem Eindruck zu stehen, dass wir eine Art Sanatorium oder Selbsthilfeprogramm zu Ihren Gunsten betreiben. Das ist nicht der Fall. Na schön, ich mache meine Arbeit, aber gibt es eine Vorschrift, wonach ich diesen verdammten Roboter nicht auseinandernehmen darf? Keineswegs, wenn es Ihnen gelingt. Aber ich möchte Ihnen ernstlich raten, es nicht zu versuchen. Die Gefahr ist zu groß. Der Roboter wird nicht zulassen, dass man ihn außer Betrieb stellt. Das habe ich zu entscheiden, nicht er. Ende. Roger, Ende. So geht das nun schon seit Wochen. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, keine deprimierend. Angst, Rosemary. Wir lassen uns das ausgerechnet an meinem Geburtstag. Keine Angst, keine Angst, Rosemary. Ich mag die Art nicht, in der du mich die letzte Zeit anblödelst. Besonders heute nicht, an meinem 35. Geburtstag. Ein Wetter ist das. Die meisten Selbstmorde geschehen bei schlechtem Wetter. Wusstest du das? Als es mal in Judäa ein bisschen mehr regnete als normal, war es für die Leute gleich eine Gottesstrafe. Die sind... Lass doch die Sorgen zu Haus. So kommt's ja. Muss wieder umschalten. Wird sonst auch ganz schwermütig. Heiterkeit. Heiterkeit. Wir werden es doch noch schaffen, ne? Heute ist mein Geburtstag. Ist ein Jahr habe ich auf diesem gottverfluchten Planeten überlebt. Gekämpft gegen Raubvögel. Geliebt und vegetarisch. Geschuftet wie ein Gaul. Sag selbst, Conny, ist das nicht ein Festwert? Grande Fest. Grande Festivo. Lass uns tanzen, Conny. Tanzen. Wenn die ganze Welt zusammenkommt. My dreams last night, my dreams are getting better all the time. Hey! Was ist denn das? Wo bin ich? So dunkel. Hallo? Ein Geheimgang? Oder ein Tunnel? Ich bin in einen Tunnel geraten. Mein Gott, Scotty! Hier unten bin ich. Hörst du mich, Scotty? Hier drüben, Anton. Bist du verletzt? Nichts kaputt. Na Gott sei Dank, dass du auch da bist. Ich dachte schon, ich wäre verschüttet. Wo sind wir? Eine Etage tiefer. Tatsächlich. Massiv gearbeiteter Tunnel. Decke und Wände sind hart wie Zement. Hohl. An dieser Stelle muss der Riss entstanden sein. Wahrscheinlich durch den Regen. Das Gewicht der Hütte drückte auf die Tunnelkonstruktion, die Spannungen verstärkten sich, aber erst das Wasser brachte alles zum Einsturz. Wer könnte den Stollen angelegt haben? Ich weiß es nicht, vielleicht Tiere. Maulwürfe, Wühlmäuse, Füchse, Dachse, Hamster, Präriehunde, Erdmännchen. Kleintiere? Die schaffen das nicht. Wer immer diesen Gang gebaut hat, der muss aufrecht gegangen sein. Die Wände sind gut 2 Meter hoch. Saubere Bergmannsarbeit. Oder wir sind dem Geheimnis unseres Werkzeugmachers auf der Spur. Seiner Behausung. Oder sein Versteck, warum nicht? Der Gang verläuft in beiden Richtungen. In der einen ist er jetzt blockiert. Folgen wir der anderen. Es geht ziemlich tief runter. Da vorne ist eine Biegung. Hast du das gehört? Was? Da, wieder. Tierlaute. Schau. Weg ist er. Sah aus wie ein Hamster. Nur größer. Hier ist ein Kreuzungspunkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Gänge kommen hier zusammen. Merkwürdig. Kannst du dir vorstellen, was das soll? Diese Wesen leben in großen Populationen. Vielleicht haben sie den ganzen Planeten untergraben. Unwahrscheinlich. Nur der Mensch hat sich über die gesamte Oberfläche seines Planeten ausgebreitet. Wir scheinen in den Haupttunnel eingebrochen zu sein. Die anderen Gänge sind kleiner, nicht niedriger, aber schmaler. Dieses Ding, dieses Wesen war groß. Fast so groß wie ich. Da, wieder einer. Mir unbekannt. Sie machen sich davon, sobald wir uns nähern. Leuchten auf den Boden. Der Abdruck eines Fußes. 15 Fußballen. Dem Abdruck nach müssen sie schwer sein. Viel schwerer als der Mensch. Warum fliehen sie dann? Die Lampe sie blendet? Oder haben sie Angst? Warum warten sie, bis wir uns nähern? Sie müssen uns doch schon von Weitem gehört und gesehen haben. Neugier vermutlich. Fast jedes lebende Wesen ist auf seine Art neugierig. Aber sie wissen nicht, was ihnen von uns blüht. Deswegen trauen sie sich nicht ran. Na schön. Für heute sollten wir es gut sein lassen. Wir kehren um. Wir müssen ziemlich furchterregend auf sie wirken. Ein weißer Mensch und eine schwarze Metallmaschine. Wir werden ihnen Geschenke bringen. Vielleicht ein paar Früchte und etwas Brot vom Selbstgebackenen. Bin gespannt, wie sie darauf reagieren werden. Sie sprechen Japanisch. Folge eines Schaltfehlers in der Erkundungssonde. Soll ich transmitieren? Ja. Frag sie, warum wir sie erst jetzt kennenlernen. Watakushi no tsure wa anata gata ni koi omotte uke ire raretai to omotte imasu. Ikokumin no yukoe no daiippon wa toki toshite konan na koto ga arimasu. Steijin wa jinbozu yo ikokumin desu. Sie sagen, Sie haben uns beobachtet. Wir hätten den Eindruck unbeholfener Wilder auf Sie gemacht. Sie hätten um Ihr Leben gefürchtet. Aha. Sag Ihnen, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Wir kommen als Freunde. Shinpai wa muyoto, watakushi no tsure ya, ite imasu, watakushi tashi wa, tomodashi desu. Anata gata ga, watashi tashi no teki de naito, shinjite imasu. Shikashi teta no hohu ikoto waza ni, ahu yo ni, tomomo huko o, maneko koto ga arimasu. Sie fürchten, auch als Freunde könnten wir sie umbringen. Ich verstehe nicht. Das sind doch ganz zutrauliche Kerle. Sag ihnen, ich garantiere für ihr Leben. Watakushi no tsure wa, anse no hosho shimasu. Soshite darinimo naniyoto mo, okinai koto o, hosho shimasu. Teta tota ga, no ryoko kumin no, yoko kanke ga, susumu koto wa, Sie sagen, du sollst nur übersetzen, wörtlich und genau. Sie danken für die zahlreichen Geschenke. Auch ich war überwältigt vom Anblick ihrer Schätze. Sie haben mich viel über die Entstehungsgeschichte Tetas gelehrt. Watakushi no tsure wa anatagatani ishio itadaida orai o ite imasu. Frag sie, ob es noch mehr so schöne Kristalle auf Teta gibt. Watakushi no tsure wa inui wa mada tedade shikashi o hakenshite inaiya. Namari, Ayen, Niker, Kobarutuya, Kin no Hokani, Betsu no Kozikuya, Arimaska. Ichiteijin wa kanzai de heiwa wo konomu kokumin desu. Soshite yuji no sonki shimasu. Ryo kokumin no seishoku wo ukametai to omoimasu. Sore wa yuko wo unagazu mono desu. Sie sagen, dass Beeren und Früchte Ihnen besonders gut geschmeckt haben. Scotty. Die reden von was Offiziellem und nicht über ihre Essgewohnheiten. Das höre ich doch. Ich transmitiere, was Sie sagen. Übersetzt falsch. Man hört es am Tonfall. Nimm dich in Acht. Übersetze wörtlich und genau. Sag ihnen, es ist uns eine Ehre. Der Planet ist groß genug, um alle Lebewesen zu ernähren. Ich biete ihnen meine Hilfe an. Watakushi no tsure wa inui wa kono wakusei wa subeteno seibutsu ga yukuni tsubuna okisa desu. Otasuke shitai mono desu. Teijin wa yuji no dare wo mo sore nari ni tasukeru koto wo hokori ni omotte imasu. Sie sagen, unter diesen Umständen könnte man an eine Vervollständigung der Mineraliensammlung denken. Na bitte. Das sind doch ganz manierliche Leute. Sag ihnen, ich nehme ihr Angebot mit großer Freude an. Du hast von uns gelernt, wir haben von dir gelernt. Ich spreche Japanisch. Nippon Hoso Kyokai. Und wir Amerikanisch. Hau. Hau, sagt in Amerika der Häuptling der Indianer. Wir sprechen jetzt die gleiche Sprache. Das ist wahr. Und besser als die irreführenden Transmutationen des Roboters. Unseren beiden Völkern wird es nun möglich, einander näher zu kommen, ohne die hindernde Sprachbarriere. Du sprichst Japanisch. Und ihr spricht Amerikanisch. Ein Vertrag soll fortan sichtbares Zeichen unserer Freundschaft sein und diese dauerhaft besiegeln. Ein Vertrag? Ein Vertrag, das ist üblich. Worüber? Über Früchte und Beeren. Wozu? Sieh, Anton, du bist ein Mensch. Du kommst gut zurecht mit den Vögeln. Du hast recht. Ich mach sie zu Kleinholz, wenn sie mich überfallen wollen. Grrr! Hör zu. Mein Vorschlag an Haskell wird lauten, die Vögel auszurotten. Wir haben auf Terra Erfahrung damit, glaub mir. Ihr könnt dann wieder an die Oberfläche kommen. Offen gesagt, wir lieben unsere Gänge und unterirdischen Höhlen. Sie beschützen uns. Wir gehen gern darin spazieren. Wir vergöttern sie, wie ihr Menschen die Sonne. Aber wir sind doch sehr scharf auf diese lustigen, wohlschmeckenden Früchte. Und die Beeren. Ihr sollt davon haben, so viel ihr wollt. Deswegen machen wir dir einen Vorschlag. Na? Wir teilen Peter auf. Ein interessanter Vorschlag, aber wie? Wir machen radikal halbe-halbe. Die Siedler und du bekommen die Oberfläche von ganz Peter. Wir Unterirdischen bleiben unter der Erde. Und alles, was unter der Erde ist, gehört uns. Moment mal. Warte, ich bin noch nicht fertig. Du und deine Siedler, ihr versorgt uns das ganze Jahr mit Früchten und Beeren. Dafür suchen wir euch als Gegenleistung Metalle, Erdöl, Erdgas, Wasser, alle Bodenschätze, die die Siedler wollen. Na, ist das nichts? Das ist eine reelle Sache. Übt über den Tod eures Kumpels. Glaubt mir, es tut mir leid. Wir haben uns überlegt, ob wir dich überhaupt treffen sollten. Ihr beide seid Tölpel. Daher auch unsere Bedingung. Ohne Metallding. Na, ich kann euch gut verstehen. Ich hatte euch mein Wort gegeben. Was ist los mit dem Metallding? Es ist ein Diener des Menschen. Aber wie kann es? Es hasst dich, das Metallding. Passen alle Metalldinge den Menschen? Na, selbstverständlich nicht. Dies hier ist krank. Es will mich und meine Freunde vernichten. Warum? Es ist so programmiert. Wenn ich was Richtiges mache, macht es was Falsches. Wenn ich was Gutes tue, macht es was Schlechtes. Alles in meinem Namen. Dann muss es zerstört werden. Es muss. Aber ihr sollt mir dabei helfen. Wie sollen wir das Metallding knacken? Wir haben keine Waffen. Brauchen wir nicht. Wir machen es wie die Rothäute beim Futterfangen. Wir stellen Fallen. Da haben wir eine gute Idee. Wir müssen das Metallding im Boden versenken und eingraben und Stein drauf. Sehr schön. Aber wie stellt ihr euch das vor? Ist doch ganz einfach. Du lockst das Metallding in die unterirdischen Gänge. Die Falle dürfte aber nicht weit vom Eingang sein. Du kennst den Kreuzungspunkt in der Nähe vom Tunneleingang. Ja? 30 Meter hinter dem Kreuzungspunkt macht der mittlere Gang eine Biegung, der Hauptgang. Die Decke vom Gang ist dort sehr locker. Wir könnten sie so präparieren, dass sie einstürzt, wenn du am Seil ziehst. An was für einem Seil? Dort ist ein Felsvorsprung. An diesem Felsvorsprung befestigen wir ein Seil. Das Metallding kann das Seil nicht sehen. Du ziehst an dem Seil, der Fels fällt aus seiner Verankerung, Erde stürzt nach, fertig. Fabelhaft. Du siehst, dein Problem geht uns sehr nahe. Wir sind ein friedliebendes Volk. Aber wir sehen unsere Zukunft gefährdet. Nicht nur wegen dem Tod unseres Freundes. Wir wollen auch den Vertrag mit den Siedlern ratifiziert sehen. Logisch. Deswegen haben wir uns schon eine zweite Falle ausgedacht. Wir graben ein großes Loch, legen Zweige drüber und decken das Ganze ab mit Lehm. Und wenn das Metallding die erste Falle überleben sollte, sitzt es fest in der zweiten. Ihr seid sehr listige Krieger. Ich hätte es mir nicht besser ausdenken können. Wir sind sehr stolz auf unseren Theoretiker Basilicus Ororonoco. Er war ein Sklave der Vögel. Er übergab uns die goldenen Regeln der Selbstverteidigung, elementare Regeln. Er muss ein großer Mann gewesen sein. Von ihm stammt die Idee für das Leben im Untergrund. Seine Gedanken leben in uns. Wir haben noch eine dritte Falle. Sie ist die Krönung unserer logistischen Kunst. Wir vertrauen ihr absolut. Wir nennen sie langer Abschied. Wer diesen Tod stirbt, stirbt qualvoll. Wir dürfen nicht vergessen, dass Scotty ein Metallding ist. Kein Mensch und auch kein Tier. Er kann nicht sterben. Nur verbiegen, zerbrechen, zerschmelzen, verrosten, zersplittern und so weiter. Unser Plan ist trotzdem unfehlbar. Wir haben einen unterirdischen See in unserer großen Tempelhöhle. Hier versammelt sich unser Volk zu kultischer Vereinigung. Der See ist tief, ohne Grund. Wir nennen ihn unendlich langes Wasser. Wenn du diesen See siehst, wirst du erkennen, dass du geschickt springen und schwimmen können musst. Unendlich langes Wasser beginnt 30 Meter unterhalb eines steil aufragenden Felsens. Du musst in der Dunkelheit diese 30 Meter springen und dann 30 mal 30 Meter schwimmen, um am anderen Ende des Sees wieder an Land zu kommen. Eine harte Prüfung für einen Tarzan wie mich. Das Metallding aber, nicht gewarnt, fällt wie ein Stein aufs Wasser. Und versinkt. Und dann machen wir ein großes Ritual mit Essen und Tanzen. Vergesst nicht, der Roboter im Allgemeinen ist kein Feind, er ist ein Diener des Menschen. Nein, nein, das glauben wir dir unbedingt. Du bist freundlich zu den Unterirdischen. Das Metallding aber ist ein Miststück. Da habt ihr leider recht. Wir verstehen uns. Ich krieg dich an Boden, elender Wicht! Komm nur her, Scotty. Haha, jetzt hab ich dich! Fahr zur Hölle! Niemals! Mich wirst du nicht besiegen, treuloser Wicht! Gib auf, du Tropf! Dass ich nicht lache! Noch lange nicht! Robby, Scotty, Du bist nicht so schlau, wie du denkst. Gib auf, du Tropf! Noch lange nicht! Du wirst mich nicht besiegen, elender Wurm, niemals! Kleinwehr. Und auch Zweifel, wie Kleinheit. Diesmal hat es mir erwischt. Wasser auf die Elektronik. Das müsste reichen. Der lange Abschied. Es ist noch nicht zu Ende. Wieder eine Maima. Die letzte. Die Elemente töten mich nicht, Unseliger. Dazu brauchst du mehr als Verstand. Gib auf, elender Tropf. Und noch lange nicht. In den Bergen schüttel ich dich ab, Robbie Scotty, du dreckiger Menschenquäler. Auf diesem Abhang noch. Niemals! Da, die Spalte. Darin schütze ich mich. Komm doch, du Wicht. Mich wirst du niemals besiegen. Niemals! Jetzt hab ich dich. Komm raus, Anton Pizzerl! Komm raus, sag ich dir! Und was dein Testament? Komm raus! Gib mir den Weg frei, Anton Pizzerl! Jetzt oder nie. Versuch's doch, du Kröte! Geschafft! Es ist geschafft! Sie als Gründer der Kolonie, Sie wollen Sie hier behalten, Anton. Bleiben Sie? Ich betrachte Täter als meine Heimat. Dann ist das also klar. Warten Sie, ich bin noch nicht fertig. Ich betrachte Täter als meine Heimat, jawohl. Ich möchte mich hier niederlassen, heiraten und Kinder großziehen. Aber jetzt noch nicht. Wie bitte? Ich liebe meinen Beruf. Ich möchte noch weiterarbeiten. Vielleicht noch ein oder zwei Planeten erschließen, dann lasse ich mich hier nieder. Das habe ich befürchtet. Wieso denn? Was ist denn so schlimm daran? Ja, nichts, aber ich fürchte, dass wir Sie als Forscher nicht mehr einsetzen können. Warum denn nicht? Man kann Sie beim besten Willen nicht mehr als Minimalforscher bezeichnen. Minimal, verstehen Sie? Aber ich bin der Mensch, der ich war. Gewiss, ich habe ein paar Fortschritte gemacht. Aber damit haben Sie ja gerechnet. Und am Ende... Ja, was war da? Hat's mich einfach mitgerissen. Ich muss betrunken gewesen sein oder sowas. Scotty hätte gewinnen müssen. Aber er wurde immer dollpatschiger. Ich habe ihn ausgelacht. Ich habe mich über ihn lustig gemacht. Deswegen ist er abgestürzt. Ich begreife gar nicht, wie ich so handeln konnte. Aber so war es nur einmal. Ja. Hören Sie, trotz alledem habe ich das ganze Abenteuer nur mit Mühe überlebt, mit Mühe. Beweist denn das nicht, dass ich noch ein Forscher mit Minimalvoraussetzungen bin? Anton, ich fürchte, dass das nur Haarspaltereien sind. Ganz offen gesagt, ich kann Sie nicht mehr als Minimalwertpersönlichkeit ansehen. Sie werden sich wohl oder übel mit Ihrer Aufgabe hier auf Theta begnügen müssen. Aber... Anton, war das Theater? Nein, natürlich nicht. Verdammt nochmal. Interessant. Nun schrauben Sie Ihre Erwartung nicht zu hoch. Der Minimalforscher. Science-Fiction-Hörspiel von Wolf Dresp, nach einer Erzählung von Robert Sheckley. Did you follow the summer out when the winter pushed its face in the snow? Or have you come by again to die again? Well, try again another time. Die Personen und ihre Sprecher waren Anton Perceval, Matthias Pongy, Scotty, ein Roboter, Ernst Friedrich Lichtenecker, Haskell, Werner Rundshagen, Mitchell, Horst Weitel. Sleepy Angie, Ellen Xenakis. Unterirdischer, Günther Sauer. Bote, Lothar Schock. Ferner Ruth Eiben, Helene Elka, Maria Majewski, Wolfgang Schmidt-Kessler, Willi Schneider, Hans Röhr und andere. Or have you come by again to die again? Well, try again another time. Toningenieur Ludwig Groß, Schnitt Marlies von Stedmann, Regieassistenz Georg Felsberg, Regie Peter Michelaldiges. Those jewels in the sky. Did you find that the world outside is all inside your mind? Or have you come by again to die again? Well, try again another time.